Kapitel 35. Der Pfirsich überschlug sich unentwegt und James und seine Freunde klammerten sich verzweifelt an den Stängel, damit sie nicht in alle vier Himmelsrichtungen geschleudert wurden. Immer schneller und schneller stürzte der Riesenpfirsich ab hinunter auf die Häuser und Straßen, wo er bestimmt in 100.000 Stücke zerschellen würde. Und überall in Manhattan, dem Herzen von New York, in der 5. Avenue und in der Madison Avenue und all den anderen Straßen, sahen die Leute, die noch nicht die Keller- und U-Bahn-Schächte erreicht hatten, das Ungeheuer auf sich herabsausen. Da rannten sie nicht mehr weiter, sondern blieben stehen und starrten benommen gen Himmel. Alle waren überzeugt, die größte Bombe der Welt fiele ihnen aus heiterem Himmel auf die Köpfe. 30 Sekunden lang hielt ganz New York den Atem an und wartete auf sein Ende.